يخرم معيه ونطير يمشو Was der Nennen nicht betrifft, doch die Rechnung geht nicht auf. Ich brauche ein Wort und du viel mehr. Was der Einhalt nicht betrifft, doch ein Bucke macht schon gut. Ich schau dir sie und du stehst drauf. Was der Zustand nicht verändert, doch erkennen die wir's nicht so wie ich's seh. Siehst du noch mehr? Es geschieht nicht recht und recht schee, verhandelt eben nicht. Rennen wie gesteht, sich reisen um mich. Was mir kehr ist meins und dies kehr ich nicht. Ihr kennt mich uns und uns wie ich nicht. Es bleibt keine Zeit, wir kollidieren. Du prägst dir sie und ich bin prägnant. Was der Eindruck nicht erweckt, wer der Abdruck hinterlässt, du strahlst uns und ich strahle ab. Und sie erleidet die Strahlung und scheint nicht mehr durch. Du schlägst sie und ich schlage ab. Und auf einen Schlag ist der Ruhe und niemand los mit zu. Du bist der Weg und ich weiter von dir. Der Zustand nimmer damit, keine Auflösung in Sicht. Rennen wie gestillt, sie kreisen um mich. Was mir kehr ist meins und dies kehr ich nicht. Ihr kennt mich uns und uns wie ich nicht. Es bleibt keine Zeit, wir kollidieren. Was mir kehr ist meins und dies kehr ich nicht. Ihr kennt mich uns und uns wie ich nicht. Es bleibt keine Zeit, wir kollidieren. Rennen wie gestillt, sie kreisen um mich. Was mir kehr ist meins und dies kehr ich nicht. Ihr kennt mich uns und uns wie ich nicht. Es bleibt keine Zeit. Wir kollidieren.